Es sind kleine Anzeigen in Tageszeitungen, in denen mit großen Buchstaben zu lesen ist, unterstützen Sie etwas Laizistisches. Und ganz klein steht darunter, dass der Steuerzahler sein Kreuz für die protestantische Waldenserkirche machen soll, weil diese die Einnahmen aus dem italienischen Kirchensteuerverfahren ausschließlich für nichtkirchliche Zwecke verwendet. Die Idee für diese Kampagne hatte Paolo Ricker. Er ist evangelischer Theologieprofessor an der Waldenser Universität in Rom. Forse anche una dozzina di anni. Seit die Waldenserkirche in den Genuss von diesen 8 Promille Kirchensteuern kommt, seit rund 12 Jahren, geben wir dieses Geld nur für Gesundheits- und Sozialprojekte in Italien und in den unterentwickelten Ländern aus. Es sind keine Projekte der Kirche. Das machen wir nun diesmal auch mit unserer Werbung deutlich. Während also die katholische Kirche mit aufwendigen und kostspieligen Werbespots im Fernsehen und ganzseitigen Anzeigen in Zeitungen dafür wirbt, dass die Steuerzahler ihr die 8 Promille zukommen lassen sollen und auch sicher sein kann, dass etwa 90% der Italiener dies auch tun, wollen die Waldenser mit ihrer Kampagne, nämlich dass sie mit dem Geld ausschließlich soziale Projekte unterstützen, auch Personen ansprechen, die mit den Kirchen nichts zu tun haben wollen. Und diese Methode scheint sich auch zu bewähren. Paolo Ricker. Un'associazione di atei. Eine Vereinigung überzeugter Atheisten mit Namen No God hat jetzt dazu aufgerufen, dass die Italiener ihre Kirchensteuer nicht mehr an die katholische Kirche zahlen sollen, sondern stellen sie sich das vor, an uns, an die Waldenser. Das wird damit begründet, dass man die katholische Kirche, die ja immer schärfere Positionen einnimmt, am besten damit ärgern könne, wenn man das Kreuzchen bei den Protestanten, also bei uns, macht. Ricker legt Wert darauf, dass deutlich wird, dass bei den Waldensern nicht ein einziger Cent der Kirchensteuern in die eigene Verwaltung und in die Gehälter ihrer Pastoren fließt. Diese Aufwendungen werden aus eigenen Mitteln finanziert, aus Spenden der Kirchenmitglieder und durch die Unterstützung von deutschen und US-amerikanischen Schwesterkirchen für bestimmte Projekte wie Restaurierungen. Das Geld sei ständig knapp, aber, so Ricker, eine Kirche muss lernen, sich selbst zu finanzieren und sich nicht auf Überweisungen durch Steuern zu verlassen. Einnahmen, die ja nicht garantiert sind. Wer garantiere ihm denn, meint der Theologe, dass die Italiener angesichts der aktuellen Krise auch weiterhin ihr Kreuzchen bei den Waldensern machen und somit jährlich rund 6 Millionen Euro in die Kassen der Waldenser überweisen? Wenn eine Kirche davon, ist Ricker überzeugt, ohne dieses Geld auskommen kann, dann braucht sie auch keine Angst davor zu haben, wenn sich die Steuerzahler eines Tages anders entscheiden und ihre Kreuzchen woanders machen. Die 6 Millionen aus den Kirchensteuern sind das Doppelte der jährlichen Gesamtkosten für die Waldenserkirche und, so Paolo Ricker, natürlich eine große Versuchung. Ja, es ist verlockend, aus diesem Geldtopf etwas für unsere Kirche herauszunehmen, zum Beispiel um die mageren Gehälter unserer Pastoren zu verbessern. Immer wieder kommt von denen der Wunsch nach ein wenig mehr Geld, immer mit dem Hinweis auf die für uns hohen Einnahmen aus den Kirchensteuern. Doch bis jetzt bleiben wir unserer Verpflichtung treu, alle Kirchensteuern in laizistische Projekte zu stecken, weil wir der Meinung sind, dass diese Steuern auch der Allgemeinheit zugutekommen müssen. Eine Verpflichtung, die bei den Italienern ankommt, auch bei denen, die keine Waldenser sind. In den letzten Jahren haben rund 250.000 Italiener ihr Kreuzchen auf der Steuererklärung für die Waldenserkirche gemacht. Eine erstaunliche Zahl, wenn man bedenkt, dass die Waldenser nur rund 13.500 Mitglieder haben. Und die Zahl derer, die ihre 8 Promille an die Waldenser geben wollen, nimmt zu. So wird die Werbekampagne der Waldenser inzwischen auch von der Zeitschrift Micromega unterstützt, Italiens wichtigstem intellektuellen Magazin, das sich als dezidiert laizistisch bezeichnet.